1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Danny. Danny ist 21, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Danny. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, also es ist folgendes, ich wohne in einem kleinen Ort. Ja. Und ja, es ist so, ich werde hier diskriminiert aufgrund meiner Homosexualität. Ja, jetzt muss ich mal gerade fragen, ich bin ganz irritiert. Bist du ein Mann oder eine Frau? Ich bin ein Mann. Du bist ein Mann. War mir von der Stimme jetzt nicht so ganz klar. Ja. Ja. Sagen viele. Also, du wohnst auf einem kleinen Dorf und bist schwul. Ja. Und die Bauern mögen keine schwulen Jungs. Das ist sehr richtig. Was machen die Bauern denn mit dir? Ja, also ich bin mit meinem Partner hier in einer kleinen Wohnung. Mhm. Und wenn ich dann auf die Straße gehe, dann werde ich bespuckt. Bespuckt? Bespuckt. In Deutschland? In Deutschland. In welchem Bundesland? Niedersachsen. In Niedersachsen? Ja. Und wenn ich alleine einkaufen gehe abends mal oder so, dann werde ich in die Ecke gedrängt und werde geschlagen. Ach. Verprügelt, ja. Und wie, wo wirst du da geschlagen? Ja, ich habe schon mal blaues Auge gehabt. Ich habe Hämatome gehabt am Rücken. Und ja, man wird auch in die Weichteile getreten. Von wem? Das ist ganz lustig. Mit dem Spucken zum Beispiel, das fängt von 6-Jährigen an und das geht bis 80-Jährige hoch. Spucken die dich direkt an oder spucken die vor deine Füße? Die spucken mich direkt an. Meistens immer dann, wenn ich an den Leuten vorbeigehe. Und ich meine, es klingt fast schon lustig, aber es ist ja viel zu ernst, dass man darüber lachen darf. Sagen die nichts dabei? Nö. Also beleidigen tun sie auch, aber die spucken meistens nicht, die spucken einfach nur, lachen hämisch und gehen dann wieder weiter. Und ganz ruhig, in Seelenruhe. So, jetzt nochmal zu den körperlichen Übergriffen. Ja. Wann und wo genau passieren die? Das sind meistens Jugendliche, die das machen. Das ist meistens, also freitagsabends, wenn ich einkaufen gehe, dann gibt's bei uns einen Einkaufsladen und dann dahinter ist so eine dunkle Ecke und da machen die das dann meistens. Und wie lange geht das jetzt schon so? Boah, das ist mir jetzt schon 4-5 Mal passiert. Ich wohne seit einem Jahr wieder hier. Ja. Und seitdem habe ich das. Und warst du ja schon mal, ja, vielleicht nicht ganz schlimm, aber verletzt nach diesen Angriffen? Ja, verletzt auf jeden Fall. Also ich habe sowieso ein Rückenleiden. Und immer wenn ich dann ja da draufgeschlagen wurde, ja, dann sitzt man halt ein paar Wochen mit. Ne? Das ist dann halt schon blau und entzündet sich und ja. Aber wenn das so ein kleines Dorf ist, ist es ein Dorf oder ein Ort? Schwer zu sagen, also 4000 Einwohner. 4000 Einwohner, da kennt man ja eigentlich fast jeden. Ja, fast. Aber wir sind Touristikort, deshalb gibt es auch viele Touristen immer, deshalb kennt man nicht unbedingt immer jeden. Ja. Ja. Und es gibt keine Leute, die nett sind? Doch, es gibt auch ein paar Leute, also ich habe, ja, okay, die meisten meiner, also homosexuellen Freunde oder generell meiner Freunde, die sind alle weggezogen. Mhm. Ja, und die Freunde, die noch hier sind, das sind gerade mal zwei. Mhm. Die unterstützen mich aber auch, aber das ist dann auch, ja, was sollen die machen? Die können auch nichts machen. Die sagen dann nur immer, ja, lass die anderen Leute doch reden oder was. Hast aber wenn es dann körperlich wird, dann wird es natürlich nicht lustig, ne? Hast du denn schon mal jemanden angezeigt? Nein. Warum? Die Polizei macht nichts. Die sagen zu mir immer, ja, solange nichts passiert, können wir nichts machen. Ja, aber es ist doch was passiert, wenn sie dich zusammenschlagen. Ja, aber da sagen die einfach, ja, sind sie sicher, dass es deswegen ist oder meinen sie nicht, dass es... Das ist ja egal, weswegen es ist. Es reicht ja aus, dass es ist. Ja, das stört die relativ wenig. Das glaube ich nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Ja, wie, du gehst zur Polizei, du wirst, es gibt einen körperlichen Übergriff, ist ja jetzt völlig egal, weswegen. Und du gehst danach zur Polizei und die wiegeln ab? Ja, die sagen dann, ja, wir sind unterbesetzt, wir haben was anderes zu tun oder, ja, das ist dann halt so, weil hier viel passiert sonst wirklich nichts und deshalb die sind haben doch verpflichtet, das aufzunehmen. Ja, die nehmen das vielleicht vor auf, aber ob die jetzt danach gehen, das ist die zweite Angelegenheit. Ja, nehmen sie es auf? Sie nehmen es auf, ja, aber es passiert immer nie was. Mhm. Auch wenn ich denen konkrete Namen nennen kann, dann werden die vielleicht verwarnt oder was, aber ja, das war's dann auch schon. Und das passiert deinem Freund auch? Meinem Freund nicht so, weil der ja, ja, den kennen die Leute hier noch nicht so, weil der kommt aus Hannover direkt. Mhm. Und die kennen ihn nicht so wirklich, ja, aber mich kennt man ja hier ja schon, weil ich hier schon aufgewachsen bin und alles. Ja. Ja, und deshalb machen die es bei mir halt lieber, sage ich mal. Was machst du denn beruflich da in diesem kleinen Ort? Ja, das ist auch das Nächste. Ich bin zurzeit arbeitslos, leider. Mhm. Und ja, das ist halt auch so, dass man hier keinen Job bekommt als Homosexueller. Mein Freund ist gefeuert worden, weil er homosexuell ist. Da hat der Arbeitgeber oder ehemalige Arbeitgeber ganz prompt gesagt, ja, von wegen, ja, Sie sind schwul, wir brauchen Sie hier nicht, verbreiten Sie Ihr HIV woanders. Ach, also wenn ich das höre. Also bei allem Verständnis, ja. für Schwule, die sich diskriminiert fühlen, aber das ist mir nur mal zu krass. Ja. Das gibt es mitten in Deutschland, ja. So wie du es mir schilderst? Ja. Ich kann das nicht glauben. Ja, ich kann es auch nicht glauben, weil ich weiß. Ich kann es wirklich nicht glauben. Das ist mir fast ein Klischee, was du mir da erzählst. Ja. Wenn du mir das vor 20 Jahren erzählt hättest oder vor 30 Jahren, würde ich sagen, ja, okay, das ist so. Aber heute ist das noch so? In der Nähe einer großen Stadt wie Hannover? Ja, große Stadt. Wir haben hier keine großen Städte. Nee, Hannover ist 230 Kilometer weg. Ach so, naja, egal. Und Dani, wie auch immer, warum wohnst du noch da? Ja, ich möchte gerne, ja, ich wohne hier momentan nur noch halt wegen meinen Großeltern, die wohnen hier und die sind beide pflegebedürftig und meine Mutter, die kriegt das alleine nicht hin. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich das in Zukunft machen soll, weil ich gehe hier, wenn ich hier länger bleibe, gehe ich kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde ja gerne weg. Ich bewerbe mich auch schon im Raum Köln. Also wenn das so sein, wenn das wirklich so ist, wie du es beschreibst, ja. Dann bleibt gar keine andere Wahl, als wegzugehen, finde ja. ich. Ja. Was soll man da gegen Windmühlen kämpfen und sich das Leben schwer machen, dann geht man weg. Mhm. Schwierig ist es natürlich in dem Fall, wenn du sagst, deine Mutter braucht deine Unterstützung. Ja, das ist das Einzige, was ich das Problem halt damit habe, ne? Ja. Aber ich würde halt wirklich, ich möchte halt auch gerne, weil ich weiß, dass es für mich hier nicht mehr gut ist. Ich würde auch gerne weggehen, ja. Du könntest doch vielleicht in einfach in eine andere Stadt, wo man dich nicht kennt, aber die nicht so weit weg ist und du dennoch deine Mutter unterstützen kannst. Ja, ich weiß ja nicht, ob meine Mutter meine Unterstützung noch will, weil, ja, die ist auch ein bisschen im Moment ein bisschen schwierig drauf, weil ich halt keinen Job kriege, da meint sie immer, ja, das läge an mir und. Ach so, die will die Unterstützung gar nicht, Nein, die möchte Unterstützung vielleicht wohl, aber die möchte halt immer, dass ich ihr alles gebe, Zeit und so, aber sie gibt mir nicht zurück, verstehst du? Ja. Aber du jammerst jetzt nicht über alles, ne? Ich höre jetzt nur negative Sachen von dir. Ja, ich kann nichts Positives sagen, weil Was sagt deine Mutter denn zu deinem Schwulsein? Ja, am Anfang hat sie zu mir gesagt, ja, also am Anfang hat sie mich rausgeschmissen erst aus der Wohnung und meinte so, ja, du bist nicht mehr mein Sohn und sowas. Und dann war es wieder gut. Mhm. Und dann, als ich ihr meinen Freund vorgestellt habe, ging das wieder los. Und ja, nachdem ich dann weggezogen bin das erste Mal, dann meinte sie dann so, ja, tut mir ja wohl leid. Und dann war erst wieder alles in Ordnung. Und jetzt fängt es halt so, seit 2-3 Wochen fängt es wieder von vorne an. Und ich habe auch keine Lust mehr auf die Leier immer. Ja, aber es klingt wirklich wie so eine Opferrolle, die du mir erzählst. Ja. Dann geh doch. Ja, gerne. Ja, dann geh doch. Aber ich muss ja halt also unbedingt... Wenn deine Mutter sich jetzt auch schon so seltsam verhält und offensichtlich das gar nicht so nötig ist, dann geh doch geh nach Köln, nach Berlin, nach München, nach Hamburg. Ja, das Problem ist ja, ich muss erstmal einen Job haben, sonst komme ich hier ja nicht weg. Ja, klar. Ja, sicher. Es ist alles immer problematisch. Aber man kann doch nicht zu jedem Punkt sagen, ja, aber. Irgendwann muss man sagen, okay, ich will es jetzt und dann setze ich mich so sehr auf die Hinterbeine, dass es dann auch zu einer Veränderung kommt. Was hast denn du für eine Ausbildung? Ich bin ausgebildeter Sekretär. Ja, also ein kaufmännischer Beruf. Ja. Mhm. Ja, Dani, bewirb dich überall so oft und so gut du kannst und hoffe darauf, dass du so schnell wie möglich herauskommst. Das tue ich und das werde ich tun. Das musst du machen, ja. Ja. Damit du ein freies Leben führen kannst. Ich hoffe so sehr, dass mal bergauf geht wieder. Absolut. Ich wünsche es dir und drücke dir die Daumen. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, Dani. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer. Und ich bin jetzt verbunden mit Marcel und der ist 24. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Dominik. Marcel. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja? Muss ich dabei sagen. Um was geht's denn? Um was geht's? Und zwar, ich bin jetzt 24 halt und möchte gerne, habe wohlgemerkt auch noch keine Ausbildung absolviert, möchte gerne in den Beruf Moderation oder halt auch Schauspielerei, vorzugsweise aber Moderation. Oh. Ja, ich habe mich auch bei dir beworben. Du hast dich hier bei uns beworben? Ja, ihr sucht ja einen Moderator. Ja. Und hast du schon was gehört? Nee, leider noch nicht. Ich vermute aber, es hängt mit der Qualifikation zusammen, was auch im Endeffekt... Liegt auch nicht in meiner Entscheidungskompetenz. Also, 24 Jahre alt, keine Ausbildung. Genau. Welchen Schulabschluss hast du? Hauptschulabschluss habe ich gemacht. Nachgemacht, muss ich noch dabei sagen. Ja. Und du möchtest Moderator oder Schauspieler werden? Genau, vorzugsweise als Moderator. Also ich finde Moderator, in welchem Bereich? Auch Radio hatte ich als Einstieg gedacht, sage ich jetzt mal. Aber dann sollte schon das Fernsehen kommen. Ja, das finde ich vorzugsweise angenehmer, sagen wir es mal so. Okay, aber im Bereich meinte ich welches Genre? Also Unterhaltung oder Politik oder Talkshow oder was? Bereich, ja. Sowas wie Thomas Gottschalk, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Oder Stern-TV, das sind so Genres, wo man sagen kann. Der so, Job wird frei, du weißt es, ne? Wetten, das wird frei. Man sucht gerade. Als Newcomer, ich weiß auch nicht, wo ich mich dran wenden soll. Das ist ja mein Problem. Also so, das ZDF ist ja ein innovativer, moderner Sender und die sind für ihre Experimente sehr bekannt. Warum sollte man sich da nicht bewerben? Nein, ja. Im Ernst, Marcel, das ist ein Traum. Ja, also sag mal, man hört überall so, hier was Gescheites, hast du nicht gesehen. Aber ich wollte ja ursprünglich einen ganz, ganz, ganz anderen Beruf machen. Also in einem IT-Bereich wollte ich arbeiten. Aber das ist direkt, sage ich jetzt mal, versperrt die Tür, weil Abitur, Studium etc. da meist gefordert wird. Das geht ich halt. Ich habe mich auch beworben, jetzt auch zur Zeit wieder, aber ich kriege halt nur Absagen. Von was lebst du denn im Moment? Ich lebe noch zu Hause. Ja, und kriegst Hartz IV oder was? Meine Mutter, die unterstützt mich halt. Ach so. Also, ich finde, es ist gut, wenn man einen Traum hat. Der Traum kann auch gerne sehr groß sein. Nur man darf nicht blauäugig an diesen Traum herangehen. Dir muss absolut klar sein, das sage ich dir wirklich auch mit meiner Erfahrung hier in diesem Bereich, dass du nur eine Schnitte hast, wenn du zunächst auch mal eine Ausbildung hast. Du kannst nicht als 24-Jähriger mit nur Hauptschulabschluss davon träumen, der große Fernsehmoderator zu werden. Das geht nicht. Wenn du Schauspieler werden willst, dann bewirb dich auf Schauspielschulen. Wenn du Moderator werden möchtest, dann qualifiziere dich erstmal. Je qualifizierter du bist, desto größere Chancen hast du auch irgendwo reinzurutschen und um dann vielleicht in das Geschäft zu kommen. So, sage ich dir, kann ich dir eigentlich schon vorher sagen, wenn du es so weiter betreibst, kannst du es vergessen. Kannst du es vergessen. Also, ja, Problem ist, sage ich jetzt noch, ich habe einen Hauptschulabschluss. Ne? Gut, nächstes Level wäre jetzt halt echt der Realschulabschluss. Das Englisch ist bei mir nicht das Goldigste, sagen. Ja, egal, du setzt dich auf deinen Hintern. Das ist alles ein harter Weg. Der Ruhm fällt einem nicht in den Schoß. Nee, das ist klar. Die meisten haben dafür sehr viel gearbeitet und sehr viel geackert und gemacht. Du musst schon was machen. Oder halt die Glückspilze wie Stefan Raab. Nein, das ist nicht nur ein Glückspilz. Das ist eine große, eine interessante Mixtur bei dem Stefan. Der hat Glück gehabt, der ist aber auch sehr talentiert und sehr fleißig. Das stimmt. Also da sind ganz viele Sachen kommen da zusammen und all die Leute, die ich aus dem Bereich so kenne, die haben geackert und gemacht und gemacht und gemacht und das musst du auch tun. Du kannst nicht zu Hause bei deiner Mama sitzen und davon träumen, Star zu werden. Vergiss es. Ganz so ist es nicht. Ich suche halt nach Anknüpfungen, an Kontakten, die braucht man ja im Endeffekt erstmal. Ne? Nein, du sollst erst was Gescheites lernen. Du sollst dich erst qualifizieren und dann geht das mit den Kontakten auch noch. Mach eine Schulausbildung, mach einen Realschulabschluss, mach ein Abitur. Fang vielleicht sogar ein Studium an. Wenn du in den Journalismus willst, ist es gut, wenn du ein Studium hast. Es kann sich dann auch noch irgendwelche anderen Sachen können sich auch noch ergeben. Aber du musst was tun, du musst dich qualifizieren. Also Realschulabschluss wäre dann das Mindeste. Wie? Realschulabschluss wäre dann das Mindeste, also ja, ja, absolut, ja. Und dann natürlich dann auch noch zusätzlich deine Ausbildung wäre auch dann noch mal von Vorteil. Ja, ohne Zweifel, ganz klar. Das wird schwer mit 24. Das ist heute so verlockend, auch durch diese Sendung, diese Deutschland sucht einen Superstar. Alle wollen immer ganz schnell ins Fernsehen oder ins Radio. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich gar nichts von. Also Deutschland sucht den Superstar, wenn ich das jetzt mal kurz anschneiden darf, wo du es gerade erwähnst, ja. Das ist ja eigentlich nur ein Ausnutzen von Kandidaten irgendwo, weil wenn man ganz ehrlich findet, die kriegen alle Unterstützung von RTL und von BMG, ist ja das Plattenlabel. Schon, aber die haben natürlich auch alle den Traum, die da mitmachen, ganz groß rauszukommen. Gut, ja, das stimmt, aber die Unterstützung fällt halt nach der Sendung, sage ich jetzt mal weg. Ja, natürlich. Das war halt kurz zu sagen. Also, setz dich auf deinen Hintern, Marcel. Alles klar. Lerne, qualifiziere dich und dann dann wird sich das schon ergeben, bin ich ganz optimistisch. Alles klar. Dann nochmal ganz, ganz dickes Lob an deine Sendung. Top, mach weiter so. Dankeschön. Und ich höre dich jeden Abend. Dankeschön, Marcel. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Und weiter geht's mit Andreas. Und Andreas ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Andreas. Ja. Über was reden wir? Ja, ich rufe aus Tokio an. Und ich habe gestern das Erdbeben live miterlebt. Du rufst jetzt aus Tokio an? Genau, genau. Wie spektakulär. Es ist 9 Uhr morgens hier in Tokio. Und jetzt liegt schon eine Nacht zwischen mir und dem Erdbeben. Aber ja, das war gestern. Du hast das Erdbeben mitbekommen? Richtig. Wie hast du es mitbekommen? Okay, ich war ein bisschen außerhalb von Tokio, Gott sei Dank, muss man fast sagen. Hm. 20, 30 Kilometer in Kawasaki. Und kurz vor 3 Uhr fing es dann leicht an zu rütteln. Und viele, viele Japaner und ich auch, wir haben schon viele kleinere Erdbeben mitbekommen. Und deshalb sind dann die Leute erstmal relativ cool. Ja. Und dann fing es aber richtig an zu rütteln. Und was heißt richtig an zu rütteln? Beschreib's mal. Also das ganze Gebäude bebt und schwankt und es wird dieser Ton, den man dann hört, so einen tiefen Ton, irgendwie, dass die Erde richtig aufschreit und dann kriegen die Leute richtig Angst. Und in diesem Moment warst du in einem Raum oder auf der Genau, ich arbeite hier in Japan. Und ich war halt in der Firma und dann fangen halt die Regale an zu zittern, von der Decke rieselt dann so der Putz runter und ist denn da in dem Gebäude, in dem du warst, ist da auch was Schlimmes passiert, dass jemand zu Schaden gekommen ist? Nee, Gott sei Dank nicht. Also das in Tokio war es ja nicht so schlimm. Ja, das kann man hier so in den Nachrichten sehen, dass Tokio noch relativ verschont geblieben ist, abgesehen von einigen Bränden wohl in der Umgebung. Genau, genau. Und Zentrum liegt im Nordosten von Japan. Genau, genau. Und in Tokio waren es, glaube ich, nur 5,5 oder so. Aber dann sind natürlich alle raus erstmal, um halt zu einer freien Fläche zu kommen. Ja. Und dann sah man schon am Horizont so die schwarzen Rauchwolken und da war dann schon klar, dass das irgendwie ein größeres Erdbeben war, dass das irgendwie nicht so glimpflich verlaufen würde. Nun weiß man ja, dass es ein ganz schlimmes Erdbeben ist und es auch einen Tsunami gegeben hat. Wie ist denn die Stimmung in Japan, so wie du sie mitbekommst? Also ich jetzt in meinem direkten Umfeld hier ist alles im Moment ruhig. So ein bisschen, ja, die Ruhe nach dem Sturm, kann man fast sagen. Kann man sagen, dass die Japaner mit dieser Katastrophe sehr diszipliniert umgehen? Ja, auf jeden Fall. Also viele haben auch für so einen Fall sich vorbereitet, haben so kleine Emergency Notdrucksäcke gebunkert, in dem Wasser, Kleidung und Notrationen drin sind. Weil das eben so ein erdbebengefährdetes Gebiet dort ist. Genau, das kann immer passieren und auch zu jeder Zeit passieren. Also das ist schon. Also die Bilder, die wir hier gesehen haben, auch von den Wassermassen, das war schon hoch beeindruckend und erschütternd, das zu sehen. Auf jeden Fall. Und ich habe auch, es ist im Moment sehr schwierig, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. In Japan, also dass wir jetzt telefonieren können, funktioniert halt mit einer internationalen Leitung, das ist nicht so schlimm. Ja. Aber ich habe noch nicht mit allen Leuten Kontakt aufnehmen können. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Ja. Hast du auch Bekannte, die im Nordosten wohnen von Japan? Das Gott sei Dank nicht, aber auch in Tokio selbst sind einige Sachen passiert. Man weiß halt nicht, ob irgendwie Leute von einem Regal erschlagen worden sind. Ja, klar. Oder das kann auch. Es gibt hier so Steinwände an den Straßen, die auch gerne mal umkippen. Also da kann einiges passieren, auch in den Bahnen und. Natürlich. Jetzt gibt es etwas widersprüchliche Meldungen hier in Deutschland zur Situation der oder des einen Kernkraftwerks. Richtig, kannst du uns das Allerneueste von vor Ort erzählen, wie die Situation sich darstellt? Ja, also die neueste Information, die ich hier habe, ist von vor einer Stunde, dass der eine Reaktor ist halt kritisch und kam jetzt die Weisung raus, dass sie mal da ein bisschen Dampf ablassen sollen. Und um halt, ja, da die Kühlsysteme nicht funktionieren, müssen halt den Dampf ablassen, damit irgendwie da es nicht zu einer Kernschmelze kommt. Aber es besteht halt immer noch die Gefahr, dass trotzdem radioaktives Material entweicht. Und natürlich. Das ist natürlich irgendwie ein, das ist tatsächlich wirklich sehr bedrückend, weil dann die Spätfolgen sind noch unabsehbar. Absolut, ja, absolut. Wie ist es denn so im Moment? Spürt ihr noch Nachbeben? Jetzt im Moment nicht. Ich glaube, heute Morgen war noch ein kleines, aber direkt nach dem großen Erdbeben kamen noch 4 kleinere Nachbeben. Was jetzt noch viele Leute und ich auch befürchten, ist, dass eben nach einem großen Erdbeben kann noch ein weiteres großes Erdbeben leicht folgen. Und das würde jetzt natürlich in dem Chaos nochmal verdoppeln. Absolut, oder vervielfachen. Man konnte auch in unseren Fernsehsendungen hier sehen, dass in Tokio der Autoverkehr komplett zusammengebrochen ist. Ja. Wie ist überhaupt das öffentliche Leben? Was funktioniert noch? Ja, also es war sehr erstaunlich, dass die Supermärkte haben komplett normal weiter funktioniert. Gestern, ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt gleich zum Supermarkt gehe, ob da nicht die Regale leer gekauft sind. Wahrscheinlich, aber, ja. Ja, die Bahnen komplett alle gestoppt. Viele Leute sind gestrandet. Es sind Notunterkünfte eingerichtet worden an den Bahnhöfen, damit die Leute, die ein bisschen weiter weg wohnen, eben die Nacht. Ist der Tokioer Flughafen in Betrieb? Nein. Auch nicht? Nein. Der ist fast komplett überschwemmt worden. In Tokio? In Tokio, ja. Also es gibt 2 Flughäfen hier in Tokio. Einen in der Stadt und einen ein bisschen außerhalb. Der ein bisschen außerhalb ist, liegt ungefähr 1 oder 2 Kilometer von der Küste entfernt. Der wurde von dem Tsunami erwischt. Und die Angestellten, Piloten und Fluggäste mussten sich aufs Dach retten. Ja, diese Bilder hat man hier auch gesehen. Das besagte Kernkraftwerk, in dem es heikel ist zurzeit. Wie viele Kilometer ist das von dir entfernt, ungefähr? Ja, das sind 200, 300 Kilometer. Das ist das ist nicht weit. Wenn es zu einer schlimmeren Katastrophe kommt, lebst du gerade in sehr großer Angst? Also in gewisser Weise vertraut man schon dem Hochtechnologieland Japan, dass die Ingenieure das dann irgendwie doch hinbiegen. Aber das ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht vorhersehen kann, genauso wie ein Erdbeben. Und also ich muss sagen, dass ich mir da schon Sorgen mache, wenn ich das glaube ich, Schlimmeres passieren könnte. Ja. Also, wie lange lebst du schon in Japan? Also jetzt lebe ich dieses Mal seit einem Jahr ungefähr. Ich habe aber schon seit mehr als 10 Jahren Kontakt mit Japan. Also ich bin hier, das ist jetzt meine Wahlheimat. Ach so. Und was genau arbeitest du dort? Ich arbeite bei einem Autohändler in der Marketingabteilung. Ah ja. Also ich versuche Autos zu verkaufen. Ja. Und dein Plan ist auch länger, jetzt eigentlich für längere Zeit in Japan zu bleiben? Genau. Also ich hatte jetzt vor. Woher kommt die Liebe, die Anziehungskraft zu Japan? Ich schon mit 12 hatte ich Interesse an Japan und fand es interessant und damals war es in Deutschland recht schwierig, Informationen über Japan zu bekommen, weil der Manga-Boom noch nicht angekommen war. Aber richtig ernsthaft wurde es dann, als ich mit 17 Austauschschüler in Japan war. Ah, so fing es an. Genau, ja. Und seitdem bin ich dran geblieben und jetzt baue ich mir mein Leben hier in Japan auf. Andreas, das ist natürlich für uns hochinteressant, dass es jemand von unseren Zuschauern und Zuhörern auch in Japan lebt und in Tokio und dass du dich jetzt gleich gemeldet hast hier. Dafür danke ich dir sehr und hoffe natürlich, wir hoffen alle, die ganze Welt hofft, dass es nicht zu weiteren Beben kommt und dass die Todesopfer so gering wie möglich sein werden, obwohl das wahrscheinlich schlimme Zahlen werden, wenn erstmal alles geklärt ist, wie viele Menschen umgekommen sind. Ja, also man weiß jetzt schon, dass aufgrund des Tsunamis mehrere hunderte Menschen ertrunken oder verschwunden sind. Also es ist schon. Genau, wobei man das ja jetzt noch gar nicht so richtig klar sagen kann. Genau. Bei den Bildern, wer weiß, wie viele Menschen da noch verschütt gegangen sind, die man dann erst später vermissen wird. Richtig. Und ja. Also ich kann nur sagen, dass ich wahnsinnig Schwein gehabt habe. Also das Erdbeben hätte auch ein bisschen näher an Tokio stattfinden können. Mhm. Und ja. Ich habe noch eine Frage zur politischen Situation. Soweit ich informiert bin, ist die Regierung in Japan recht wackelig zurzeit. Glaubst du, dass der jetzige, wie nennt man das dort, Premierminister? Genau, genau. Premierminister die Lage gut managen wird können? Schwer zu sagen. Also Krisenpläne. In so einem Fall gibt es schon. Er hat sich jetzt auch zum Chef dieses Kriseninterventionsteams da berufen. Mhm. Ich glaube schon, dass die Japaner sehr diszipliniert sind und das eben so gut es geht in den Griff bekommen. Aber man kann es noch gar nicht so richtig sagen, weil es so einen schlimmen Fall noch gar nicht gab bisher. Genau, ja. Genau. Also Andreas, dann, wie gesagt, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, bleib gesund und wir wünschen dem Land auch von Herzen alles Gute, dass nichts Schlimmeres mehr passiert. Schöne Grüße nach Japan, nach Tokio. Danke, danke. Tschüss. Alles klar. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und ich sage euch jetzt mal unser Thema nächste Woche. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ich hasse mich selbst. Und ich möchte gerne während dieser Themennacht mit Menschen sprechen, die sich hassen, sich selbst hassen. Zum Beispiel, weil sie ein Verbrechen begangen haben oder wegen einer ganz großen Lüge, die sie zu verantworten haben oder weil sie vielleicht einen Sterbenden im Stich gelassen haben oder auch mit Leuten, die sich körperlich hassen, weil sie sich einfach hässlich finden oder seelisch hassen, weil sie glauben, dass sie Eigenschaften haben, die ganz schrecklich sind und die sie nicht in den Griff bekommen. Also das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich hasse mich selbst. Wenn ihr euch anmelden wollt, sehr gerne. Das geht schon unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, 1.27 Uhr und hier ist Sabine und Sabine ist 47. Guten Morgen. Ja, richtig. Hallo, guten Morgen. Hallo Sabine, um was geht's bei dir? Ja, ich möchte mal darüber sprechen. Also ich bin hellsichtig und hellfühlig und möchte eigentlich mal erzählen, dass es das also wirklich gibt. Lass mich gleich fragen, was ist der Unterschied zwischen hellsichtig und hellfühlig? Hellsichtig sieht man in gewisser Art und Weise Bilder und hellfühlig, da fühlt man halt gewisse Sachen. Das ist sehr schwierig zu erklären. Ja. Aber ich habe da auch noch nie Geld für genommen. Ich bin auch arbeite auch auf keiner Leine oder so etwas. Ja. Und ich habe also schon öfter gehört, auch von einer Dame, die mal bei dir gesagt hat, ich habe auf einer Leine gearbeitet und das wäre alles Quatsch. Mhm. Und da hast du, glaube ich, noch gefragt, ob es da nicht wirklich Menschen gäbe, die das aber können. Und nein, das ist alles Quatsch und das ist alles nur Geldschneiderei. Also ich habe da zum Beispiel noch nie Geld für genommen. Und man sucht sich das auch nicht aus. Seit wann weißt du das? Denn du bist jetzt 47, seit wann weißt du das, dass du so eine Begabung hast? Man hat das vorher nicht so wahrgenommen, also jetzt als Kind oder sehr junger Mensch. Aber ich war schon immer anders. Ich habe mich nie so sehr für. Ich habe immer gespürt, dass weltliche Dinge nicht so wichtig sind und hatte immer andere Interessen. Ich war auch nie in der Jugend so ein Disco-Gänger oder so weiter. Mich haben solche Sachen nie so interessiert. Was hat dich denn interessiert? Wenn ich von spirituellen Sachen erfahren habe, hat mich das sehr interessiert und mehr. Emotionale und menschliche Sachen. Also wie gesagt, ist schwer zu erklären. Ja. Wann hast du denn du zum ersten Mal gemerkt, oder an was hast du zum ersten Mal gemerkt? So, an was hast du es gemerkt, dass du hellsichtig bist? Ich bin Krankenschwester und habe gewisse Sachen wahrgenommen und ich habe nach meiner Ausbildung 7 Jahre lang ein sehr schwer behindertes Kind betreut in der Nachtwache. Mhm. Nachts, also von einem Pflegedienst aus, aber nachts bei den Eltern zu Hause. Und da habe ich gewisse Dinge gespürt und dieses Kind ist auch gestorben, als ich Dienst hatte und seitdem hat sich das verstärkt. Aha, also während so der Pubertät und in den ganz jungen Jahren gab es noch keine ganz konkreten Hinweise, nur so eine Ahnung und das war das erste Erlebnis. Ja, richtig. Und ja, also ich hatte eine türkische Klassenkameradin, die mal für mich Karten gelegt hat, ja, auch ohne Bezahlung und auch ohne, dass sie das richtig wollte. Und da habe ich das irgendwie schon gemerkt, dass ich da auch so einen Draht zu habe. Was war denn für dich das Erstaunlichste bisher in deinem Leben, was du vorhergesehen hast? Das kann man jetzt sehr schwer zu konkretisieren. Das erste Erstaunliche war halt, dass das gestimmt hat, was diese türkische Klassenkameradin gesagt hat und ja, Schwangerschaften, die ich gesehen habe und die noch nicht vorhanden waren. Mhm. Und kannst du nur Dinge so im ganz persönlichen Bereich vorhersagen oder auch Umweltkatastrophen, politische Entwicklungen und sowas? Das ist schwierig. Also politische Sachen und Umweltsachen, das ist schwieriger. Also ich habe... Also diese Katastrophe jetzt in Japan hast du nicht vorher gefühlt? Nein, ich sagte schon im Vorgespräch, also bevor da überhaupt die Rede war und bevor das passiert ist, habe ich immer dieses Wort Japan im Kopf gehabt und habe auch von asiatischen Menschen geträumt. Ich hätte aber nie konkret sagen können, was passiert. Hast du auch schon mal einen Tod in deiner Umgebung von einem dir nahen Menschen vorher gespürt? Nicht so nah, weil... da wird man vorgeschützt eigentlich von der geistigen Welt. Das ist, glaube ich, den wenigsten möglich. Aber zum Beispiel die Schwiegermutter einer Cousine, also diese Cousine hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Schwiegermutter und die Schwiegermutter war auch nicht mehr ganz so auf dem Damm. Aber als sie dann da so von erzählte, wusste ich genau, also habe ich mitten mal genau den Zeitpunkt gewusst, wann diese Frau sterben wird. Und das ist dann auch so eingetroffen. Und das kommt dann einfach so in dein Gefühl rein. Ja, richtig, das kannst du gar nicht genau mehr erklären. Das ist wie so eine Idee, ja, ja. Hast du es denn auch manchmal, dass du auf der Straße Menschen siehst? Du siehst die und aufgrund des Anschauens hast du irgendwie eine Ahnung mit denen? Ja. Ja, gibt's das? Nicht, erzähl mal. Nicht immer, aber manchmal, ja. Was siehst du dann? Wie bitte? Was siehst du dann genau? Ob dieser Mensch etwas sehr Böses gemacht hat, ob das ein sehr guter Mensch ist, der sehr viel Gutes gemacht hat und ob dem Menschen etwas, ja, ich möchte mich jetzt auch nicht so, also ob dem Menschen etwas bevorsteht, was sehr unangenehm ist. Ja, und woran kannst du das sehen? Ja, das kann ich an gar nichts sehen, das weiß man einfach plötzlich. Also das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Das ist wirklich... Es gibt nicht so profan, das wäre meine profane Vorstellung, dass du eine Aura von einem Menschen siehst und dass du sie... Ja, aber nicht direkt in Farben. Ich spüre diesen Menschen. Mhm. Ich spüre diese Persönlichkeit des Menschen und was den Menschen geprägt hat. Kannst du denn dein eigenes Schicksal auch vorher ahnen? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja. Bist du verheiratet? Ja. Du hast Kinder? Nein, Kinder habe ich nicht. Kannst du das Schicksal von deinem Mann vorher spüren? Nein, Gott sei Dank auch nicht. Du sagst Gott sei Dank? Ja. Wenn, dann würde ich mich wahrscheinlich selber davor blockieren, weil das würde man nicht verkraften. Findest du, dass das ein Geschenk ist, so etwas zu können? Oder ist es ein Fluch? Also ich empfinde das als Geschenk, weil ich eigentlich den festen Glauben habe, dass man nichts sehen wird, was man nicht verkraftet. Und dass man auch damit wächst, dass das auch, ja, das hört sich jetzt natürlich in so einem kurzen Gespräch immer sehr an, aber von den Engeln und von den geistigen Führern dazu hingeleitet wird. Siehst du Engel? Nein. Nein. Höchstens spüre ich das. Also das ist mir schon sehr sympathisch, dass du immer so ausweichend antwortest, dass du es nicht konkret siehst, weil das klingt mir immer so ein bisschen albern, wenn die mir erzählen, die sehen da irgendwelche Engel rumlaufen und so. Du ahnst es ja irgendwie nur so. Ja, richtig. Bist du ein gläubiger Mensch? Ja. Bist du eine Christin? Ja. Ja. Aber ich, also in meiner Kindheit und Jugend schon, ich gehe nicht zur Kirche oder so. Ich höre keiner bestimmten Gemeinde an. Also ich bin normal katholisch. Ja. Quatsch, Entschuldigung, ich bin normal evangelisch. Ja. Was glaubst du, warum gerade du das kannst? Und ich bin da auch nicht mit aufgewachsen oder so. Das wird einfach vorherbestimmt sein. Das soll einfach so sein. Das ist einfach meine Lebensaufgabe, denke ich. Hast du damit schon Gutes bewirkt? Weiß ich gar nicht, ob man das so konkret sagen kann, aber ich denke schon. Wenn es deine Lebensaufgabe ist, musst du ja etwas Gutes damit anstellen. Ja, das möchte ich auf alle Fälle auch, ja. Und wie machst du das? Indem ich merke, dass jemand Hilfe braucht und ich da mit dem rede. Mhm. Wenn ich merke, er ist dafür offen. Ich sag, soll ich dir mal, möchtest du mal wissen, ob es eine Nachricht für dich gibt oder soll ich mal für dich pendeln oder so? Darf ich dich das jetzt fragen? Ja, du darfst mich alles fragen. Nein, ich möchte dich jetzt fragen, ob es für mich eine Nachricht gibt. Sage etwas über mich und sage etwas über meine Zukunft. Also ich bin... Entschuldigung, mein Mann ist gerade nach Hause gekommen. Ganz kleinen Moment, mein Mann. Ich muss mal eben die Hunde beruhigen. Ja, ich höre schon. Entschuldigung. Genau, in dem Moment geht der Radau los. Ja, mein Mann hat im Moment Nachtschicht und kommt gerade nach Hause, genau. Nein, das heißt ein bisschen spooky. Ich frage, kannst du etwas über meine Zukunft sagen und es geht der Radau los? Naja. Jetzt bist du ganz irritiert. Aber ich habe da mit gerechnet, dass das zu einer kurzen Störung kommen wird. Ja. Weil die Hunde um diese Zeit dann natürlich auch sehr auf Alarmbereitschaft sind, wenn dann jemand kommt. Also über deine Zukunft, möchte ich jetzt eigentlich im Fernsehen nicht machen. Aber Das klingt nicht gut. Bitte? Das klingt nicht gut. Warum nicht? Nee, wenn, weil ich denke, das ist irgendwas Negatives, wenn du es nicht so... Ja, was heißt negativ? Also es gibt schon Sachen, womit du Schwierigkeiten hast. Du erfüllst aber deine Lebensaufgabe, indem du da jetzt sitzt und diese Gespräche führst, sehr gut, weil das hat sicherlich einigen Menschen sehr, sehr viel gebracht. Aber es gibt da privat mit einigen Menschen große Schwierigkeiten. Mhm. Gibt es ein... Und mehr möchte ich eigentlich nicht sagen. Aber du könntest mehr sagen. Warte mal, bitte ganz kleinen Augenblick. Ich glaube, ich habe aus Versehen die Schlüssel stecken gelassen. Mein Mann kommt gar nicht rein. Ja, das ist das Theater. Entschuldige bitte. Das ist ja wie ein Horrorfilm. Ja, geh mal hin und lass ihn... Warte sofort. Ja, lass ihn... Entschuldige, ich habe vergessen, dass ich den Schlüssel stecken lasse. Entschuldige. Ja, ist schon in Ordnung. Das ist ja sehr lustig. Ja, er war jetzt irritiert. Unsere Haustür funktioniert nicht mehr so ganz und wir hatten sonst nie den Schlüssel drin stecken. Ich verstehe. Oh Gott, oh Gott. Entschuldige, bitte. Nein, macht gar nichts. Aber du könntest noch mehr sagen, aber das möchtest du nicht. Wenn wir jetzt einen ruhigen Moment hätten... Ja, aber das möchte ich eigentlich jetzt nicht, weil das ist da muss man sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Hast du auch Kontakt mit Toten? Mit meinem verstorbenen Vater und mit meinem Großvater. Wie sieht dieser Kontakt aus? Das bekomme ich über ein Pendel. Mhm. Kann ich Kontakt aufnehmen? Also du, und Sachen fragen und auch eventuell Botschaften empfangen. Aber du hast keine Stimmen von dem... Nein, das kann ich. Kannst du auch mit Toten von anderen Menschen, also Verwandten, die tot sind, von anderen Kontakt aufnehmen? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der mit seinem toten Angehörigen Kontakt möchte, dann bekomme ich über das Pendel wahrscheinlich diesen Kontakt, ja. Aber wie gesagt, es ist sehr komplex. Ich hatte mal einen Anrufer hier, der hat mir gesagt, dass er Tote hier im Studio sieht. So weit gehst du nicht? Nee, so weit gehe ich nicht. So weit gehe ich nicht, aber da sind gewisse, sicherlich gewisse, es ist eine gewisse Atmosphäre und Aura, aber die ist in jedem Raum. Also so etwas ist immer eigentlich um uns. Wenn du Kontakt mit Toten hast... Fragst du die auch grundlegende Dinge? Zum Beispiel, ob es Wiedergeburten gibt? Nee, so was Grundlegendes habe ich noch nie gefragt. Ach so. Bisher immer nur gewisse Sachen, die ich wissen wollte. Und was jetzt auch so wie lange jemand lebt oder nach Todeszeitpunkten, so etwas sollte man natürlich nicht fragen. Ja. Jetzt bin ich ganz sicher, dass wir 100.000 Mails bekommen, die mit dir Kontakt haben möchten. Willst du diesen Kontakt oder willst du nicht? Ich kann mir das jetzt noch nicht so richtig vorstellen, in welcher Form. Aber wenn Menschen Hilfe brauchen und Kontakt mit mir haben möchten, auf jeden Fall. Ja. Du bist nach wie vor in deinem Beruf der Krankenschwester. Nein, bin ich nicht. Bist du nicht mehr? Nein. Mhm. Ich bekomme Erwerbsunfähigkeitsrente. Aufgrund einer Erkrankung, oder? Depression und Angstzustände. Ach so. weil ich eben mit dieser Welt, mit diesem weltlichen Beruf, aber das liegt jetzt nicht nur an dem Beruf der Krankenschwester, überhaupt mit weltlicher Arbeit nicht zurechtgekommen bin. Eigentlich müsste doch diese Begabung dir so viel Kraft und Trost geben, dass du keinesfalls in eine Depression stürzt. Nein, das ist meistens nicht so. Und zu dem Zeitpunkt hatte sich das auch noch nicht so. Zu dem Zeitpunkt war das eigentlich noch in der Entwicklung, dass ich erst richtig mit der Zeit erfahren musste, inwieweit das geht und was ich damit anzufangen habe. So drücke ich das wohl am besten aus, ja. Also Sabine, das war ja interessant und spannend, inklusive der ganzen akustischen Dinge, die wir da mitbekommen haben, mit dir zu sprechen. Ja, das tut mir nun furchtbar leid. Nee, das macht gar nichts, das ist so ist mein es Mein Mann musste leider klopfen, das ist auch ein ganz lieber, netter. Also. Absolut okay, das ist nun mal und so. Und er wusste auch natürlich nicht, dass ich jetzt um diese Zeit am Telefonieren natürlich nicht. Bin. Und dass dir Hunderttausende von Menschen zuhören, das wusste er auch nicht. Wusste er auch richtig. Nicht. Sabine, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Das war interessant. Okay. Und vielleicht können wir nochmal in einem anderen Zusammenhang nochmal reden. Ja, meinetwegen gerne. Ne, wenn wir vielleicht noch ein passendes Thema haben, dann können wir nochmal in Kontakt treten. Auf alle Fälle. Ja? Und wie gesagt, viel Kraft wünsche ich dir auch. Ja. Und ich sollte sagen, räume privat auf. Wie das gemeint ist, weiß ich nicht ganz so genau, aber du wirst es vielleicht, vielleicht wissen, was damit gemeint ist. Diese Nachricht hast du jetzt noch für mich gehabt. Ja, richtig. Von wem weißt du nicht? Nein, von wem weiß ich nicht, aber irgendjemand, der dir sehr nahe steht. Sabine, ich danke dir sehr herzlich. Alles klar. Und wünsche dir eine gute Nacht. Domian, hat mich gefreut. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Das ist ja richtig gruselig bei uns hier heute Nacht. Mann, räume privat auf. Ist doch alles aufgeräumt, habe ich das Gefühl. Giesbert, 50, guten Morgen. Giesbert, 50, guten Morgen. Hallo Domian, ja, grüße dich. Giesbert, jetzt höre ich dich. Ja, danke. So, du bist bei mir, ich freue mich. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich, wie soll ich sagen, ich melde mich deswegen, ich bin seit 25 Jahren verheiratet. Ja. Und wir haben auch 3 Kinder großgezogen. Ja. Und mir wurde irgendwie langweilig und seit 5 Jahren bin ich am Chatten im Internet. Mhm. Und das ist ja auch nichts Dramatisches, aber... Aber wie ich dich kenne, chattest du auf schweinischen Seiten. Nein, überhaupt nicht. Wo bin ich mir mit meinen Gedanken? Entschuldige. Also, was chattest du und wo chattest du? Ja, ich habe mich, ich weiß nicht, ob du sie kennst, bei Knudel zum Beispiel angemeldet. Wie heißt das? Knudel? Knudel? Nee, kenne ich nicht. Kennst du mich? Ich bin nicht so der Chatter, ich weiß das nicht, nee. Ach so, ja. Jedenfalls, ich habe mich da total in jemanden verknallt. Ach so, es geht schon doch ein bisschen um Sex und Liebe. Nein, auch nicht Sex. Liebe und Romantik, ja. Mhm. Aber nicht um Sex. Also du chattest mit einer Frau? Ja. Auf Knudel? Was immer, ja. Du chattest aber nur mit ihr? Ja, nein, ich tue auch mit ihr telefonieren und wir schreiben uns jeden Abend SMS und alles. Und wie gesagt, ich habe dir ja gerade gesagt, wir sind 25 Jahre verheiratet, also ich mit meiner Frau. Ja. Und dann haben wir uns für ein Jahr getrennt. Ja. Und irgendwie kam man dann doch nicht zusammen los. Und dann bin ich wieder mit ihr zusammen. Hab aber das Hobby mit Chatten nicht aufgegeben. Und jetzt stehe ich hier ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, weil Hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, meine Frau, die liebe ich ja gar nicht mehr. Ach so, ich hatte meine Frau, die liebe ich ja auch noch, dachte ich, käme jetzt. Nein. Ja, das ist doch alles klar, du liebst deine Frau nicht, also kannst du chatten, bis die Schwarte kracht. Ja, aber toll, aber das Problem ist ja, also irgendwie kommt man nicht voneinander los und doch will man loskommen, weil ich sage immer wieder, verlass die Wohnung, lass mich in der Ruhe, ne? Ach so, aber sie will nicht. interessiert es nicht, überhaupt nicht. Du würdest gerne, dir wäre es am liebsten, wenn es wirklich jetzt Schluss wäre und man sich auch räumlich trennen würde. Ja, auf jeden Fall. Aber sie will nicht. Sie will überhaupt nicht. Egal, was ich mache. Aber dann verstehe ich trotzdem immer noch nicht. Macht dir dieses Chatten ein schlechtes Gewissen? Das Chatten überhaupt nicht, aber ich habe jetzt das Problem, man muss sich ja irgendwann mal entscheiden. Mhm. Ja? Mhm. Mit der Frau, wo ich chatten tue, die gibt mir alle Wege und sagt mir alles, komm zu mir und ich helfe dir und wir kommen zusammen und wir gehen zusammen. Und aber sie weiß natürlich nichts davon. Wie lange kennst du denn jetzt diese Frau schon? Seit 2 Jahren. Ach, so lange schon? Ja, aber nicht real. Nee, also noch kein einziges Mal gesehen. Nein. Immer nur Computer oder Telefon. Computer, Telefon und natürlich jeden Abend eine SMS. Jeden Abend eine SMS. Ja. Mhm. Ja, jetzt frage ich dich trotzdem nochmal, warum bist du denn dann mit deiner Frau noch zusammen? Warum gehst du nicht einfach? Ja, wie soll ich sagen? Ich habe ja mit meiner Frau habe ich ja auch 3 Kinder, die sind ja alle schon erwachsen. Ja eben, die sind aus dem Haus, also du brauchst ja nicht mehr auf Familie machen. Warum gehst du nicht, wenn du so eine klare Einstellung zu deiner Frau hast? Ja, vielleicht, weil meine Frau mich nicht lässt. Wie? Ja, wenn du jetzt sagen würdest, ich ziehe aus, dann kann die dich doch mit Gewalt nicht zurückhalten. Ja, das Problem ist, ich bin ja selbstständig, ne? Hm? Und ich kann ja nicht so einfach ausziehen, weil ich denke ja auch Geschäft da dran. Was machst du? Bist du Handwerker oder so? Oder? Nein, ich bin Speditionsfahrer und ich fahre also... Okay, aber dann kannst du doch eine eigene Wohnung nehmen, um die Ecke. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Und warum bist du dann wieder zu ihr zurückgegangen? Ja, weil ihr es nochmal versuchen wolltet. Ja, ich habe mich immer wieder überreden lassen. Okay, aber nun weißt du ja hundertprozentig, dass es nicht geht. Also wieder zurück in die eigene Wohnung. Ja, genau. Hast du Angst vor deiner Frau? Ja, Angst nicht, aber... Was macht denn die, wenn du jetzt... Wie reagiert die denn, wenn du jetzt... Du musst dir ja so vorstellen, die, über alles, ne? Über alles. Ich kann sagen, ja, lass mich in der Ruhe, ey. Geh mir aus dem Weg. Komm mir nicht mehr unter die Augen. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber die spielt dann alles runter. Ja, dann kann ich dir aber auch nur sagen, dass du nicht konsequent genug bist. Wenn man solche Sachen einem Menschen an den Kopf sagt, vor den Kopf sagt, das ist ja hart, das ist ja klar, ist ja eine Wahrheit, dann muss man sich entsprechend auch verhalten. Dann muss man gehen. Oder hast du Angst, dass sie sich das Leben nimmt? Oder? Nein, das überhaupt nicht. Aber ich hab Angst vor das eine, seit, ich denke mal so, wenn man sich 25 Jahre, ne, da lebt man sich ja ein, man gewöhnt sich an alles. Du hast Angst. Jetzt habe ich aber so eine liebe Frau im Internet kennengelernt, ne? Ja, ja. Mit der ich so klarkomme, die meine Gefühle Bescheid weiß. Und ja, es ist doch eigentlich eine ideale Fügung, dass du dann, du kannst dir gehen. Du brauchst doch keine Angst mehr vom Alleinesein zu haben, dann hast du ja eine neue Verbindung. Ja, aber das Problem ist, dass ich eben nicht genau weiß, was auf mich zukommt. Das weiß man nie im Leben. Ja, stimmt schon, aber... Das weiß man nie im Leben. Das ist ja nur kein Argument. Du musst doch zuerst mal so gucken, wie dein Leben jetzt ist. Das Leben jetzt ist, dass du deine Frau nicht mehr liebst, dass du von ihr weg willst. Ja. Und dass du eine neue, nette Frau kennengelernt hast. So, und daraus muss man eine Konsequenz ziehen. Und die Konsequenz heißt räumliche Trennung von der jetzigen Frau. Und was dann alles kommt, ja, das weiß keiner. Ja, da hast du recht. Und da musst du handeln. Aber ich hätte nie gedacht, dass man sich da so im Internet so vergucken kann. Ja gut, man kann jemanden ja, wenn man dann auch so viel telefoniert, schon sehr intensiv kennenlernen. Insofern ist das ja schon möglich. Habt ihr denn auch Fotos ausgetauscht? Ja, haben wir auch. Und sie gefällt dir auch? Ja, 100 pro. Wohnt sie von dir weit entfernt? Ja, so ungefähr 300 Kilometer. Ah ja. Naja, auch nicht gerade so schön, aber naja, auch zu regeln. Ja, sie selber hat auch 2 Kinder und schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrem Mann, ist geschieden. Weißt du, Giesbert, ich will dir mal was sagen. Wenn du die wirklich sehr nett findest, dann tu jetzt auch was. Nicht, dass du die auch noch verlierst. Irgendwann hat die vielleicht auch keinen Bock mehr und sagt, naja, jetzt langt's mir auch. 2 Jahre gechattet und telefoniert. Der kommt auch nicht aus den Socken. Ja, dann sagt sie ja auch. Siehste? Das Problem ist, ich sage ja nicht ganz die Wahrheit, weißt du? Was sagst du denn? Ja, dass ich ein Single bin, was ja nicht stimmt, weil ach so, ich habe mich ein Jahr von meiner Frau getrennt. Du bist aber auch ein feiger Kerl. Ja, bin ich. Mensch, jetzt hast du eine nette Frau und belügst die gleich. Jetzt musst du aber ganz schnell das wieder gut machen und der die Wahrheit sagen. Ja. Und dann musst du das aber, gleich damit verknüpfen, dass du ankündigst, dass du dich jetzt, dass du aus der Wohnung rausgehst von der Frau. Ja. Nur so kannst du wieder ein bisschen Eindruck schinden und Vertrauen schaffen. Ja? Ja. So, also du musst handeln. Du musst der neuen Frau die Wahrheit sagen und der alten Frau Adieu sagen. Ja, aber ich kann der alten Frau kann ich ja sagen, was ich will, aber. Nee, komm, kein Aber mehr. Du kannst ausziehen und dann ist es gut. Merkst du, wie du dich immer zu rumwindest und sagst immer zu aber? Ja. Mensch, kannst dein ganzes Leben noch aber sagen. Kommst du nicht aus dem Pötten? Nee, ich weiß ja auch nicht, weil... Der Fall ist doch eigentlich ganz klar. Du musst nur es jetzt auch tun. Ja. So. Und was wünsche ich dir dafür? Die Frau, die sagt mir das ja auch immer wieder. Tja, und ich wünsche dir dazu ganz viel Glück und vor allen Dingen jetzt endlich mal Tatkraft, okay? Ja, okay, ich werde das machen. So, das ist ein Wort, Giesbert. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Helga. Ja, moin Jürgen. Helga ist 77. Ja, schön, noch, dass nicht, du da- noch nicht ganz. Dann sagen wir mal 76. Genau. folgendes Thema. Ich habe die Sendung am Mittwoch ja leider nicht gesehen. Ja. Und wir sind vier Freundinnen. Ja. Und dieses Thema Sex ist bei uns ja immer ein heißes Thema. Also das Thema hieß am Mittwoch Leben ohne Sex, ne? Genau. Genau. Genau. Und meine eine Freundin, die lebt ohne Sex. Die, also zwei eigentlich. Die eine ist verheiratet, die andere ist ledig. Ja. Und die anderen beiden, also meine Wenigkeit und meine andere Freundin, wir lieben den Sex. Wir haben beide einen Liebhaber, ja, der 20 Jahre jünger ist. Oh, darf ich mal fragen, ihr vier Mädels, wie alt ihr seid? Ja, wir sind drei mit 77, die jetzt sind, und die eine ist 73. Die ist 73. Ja, und die ist verheiratet, hat aber auch keine Lust mehr auf Sex. Ja, vielleicht liegt es daran, weil sie verheiratet ist? Ja, er will aber auch nicht. Er will auch nicht, hat keinen Bock mehr. Nein, aber nun diese eine, diese frustrierte Ziege, sag ich immer, die hat jetzt zu mir gesagt, ich müsste mal zum Psychiater, ich wäre krank. Ach, weil du einen jungen Geliebten hast? Weil ich einen jungen Geliebten habe. Und der ist 20 Jahre jünger als du? Der ist 20 Jahre jünger, ja. Und ist gut? Ja, toll. Ich habe aber auch noch einen Lebensgefährten. Nein! Ja, aber der ist leider impotent. Und weiß der Lebensgefährte, dass du einen Freund hast? Ja, er ahnt es. Aber ich lasse ihn das auch nicht merken. Er ahnt es und lässt es auch so geschehen? Er lässt es auch so geschehen, ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Lebensgefährten? Ja, wir haben beide eigene Wohnungen. Ach so. Wir kennen uns jetzt 33 Jahre. Ach so, da ist es fast wie eine Freundschaft oder wie Bruder und Schwester. Genau, so. Ja. Genau. Jeder geht zu seinen Wege und. Jeder geht zu seinen Weg und das ist alles ganz gut. Und deinen jungen Geliebten, wie lange hast du den schon? Ja, 6 Jahre. 6 Jahre. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Das war ein Busfahrer, das ist ein Grieche. Na, du bist mir ja vielleicht eine heiße Biene. Ja. Du sprichst den Busfahrer einfach an. Nee, ich hatte meinen Hund und hatte Probleme mit einem Fahrgast und da hat er mich in Schutz genommen und so ist es eigentlich gekommen. Und da hat es geschnackelt zwischen euch beiden. Ich habe Kaffee getrunken irgendwie und dann hat es geschnackelt. Ja, naja. Irgendwie, ja. Und die Griechen, da sagt man ja so einiges. Da sagt man so einiges. Und das stimmt wohl auch, ne? Ja, das stimmt auch, ja. Ich bin also einig, ja, ich bin Hamburgerin, das hörst du wahrscheinlich an das meiner Stimme. Das höre ich sehr gerne, ja. Ja, und ich lebe mein Leben. Ich weiß, wie lange das noch geht. Natürlich, man muss jeden Tag auskosten. Ne? Und wenn ich denn diese Frustrierten wie ihm irgendwie vorher Also da stehen mir die Haare zu Berge. Sag mal, und die eine Freundin, ihr seid vier Freundinnen. Die eine ist 73 und wir drei werden, also die eine ist schon 77 und wir anderen beiden werden jetzt 77. Genau, und die eine sagt, du solltest dich mal... Ich sollte mich mal untersuchen lassen, das wäre krankhaft. Weißt du, auf Sex bin. Ich bin sicher, dass die neidisch ist. Ja, sie ist, sieht aber auch so aus. Sie ist auch so frustriert, sieht sie aus, ne? Obwohl, es gibt ja wirklich Unterschiede. Es gibt ja wirklich ältere Leute, die wirklich keine Lust mehr haben, wo das Thema abgefrühstückt ist. Und es gibt noch viele vitale alte Leute, die auch in Sachen Sexualität sehr großen Spaß haben. Ja, ich kannte mal ein Ehepaar, die waren beide so um die 80. Die hatten auch noch Sex, wenn auch nicht, vielleicht nur ein bisschen monogam, vielleicht nicht ganz so, aber... Sprecht ihr vier Frauen, ihr vier Mädels denn ganz offen so darüber? Da sprechen wir offen drüber, da erzählen wir uns sogar manchmal drüber. Aber du hast dann ja auch eine Verbündete in der Vierergruppe. Ja, meine andere Freundin, die hat auch einen, das ist ein Pole, der ist auch 20 Jahre jünger und die liebt auch eben halt den Sex und sagt, warum, wir sind jung und frisch, wir sehen noch nicht so aus, so klapperig. Und man die sagt, eine, die das jetzt gesagt hat, die sieht richtig frustriert aus. Man sagt ja auch, dass das schöne Sex einen jung hält, ne? Eben. Wie oft triffst du denn deinen Lover? Ach ja, so wie ich Lust habe, 2, 3, 4 Mal in der Woche. Doch, so oft? Ja, wie das gerade so kommt, ne? Merkst du denn so, wenn du dich so beobachtest, meinetwegen so die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, dass es schon ein bisschen weniger wird oder ist es gleichbleibend? Nein, das ist also mein Temperament und meine Lust auf Sex ist eigentlich geblieben. Das ist ja doll. Ist eigentlich geblieben. Also ich kann immer nur wieder sagen, ran Mädels, wenn ihr über 70 seid. Aber die Schwierigkeit, Helga, ist ja wirklich, glaube ich, jemanden auch zu finden. Ich meine, nicht jeder hat so ein Glück wie du mit deinem Busfahrer. Nein, das ist richtig. Ne, das ist schon eine Schwierigkeit. Wie findet man jemanden? Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass sehr viele Frauen keinen passenden Mann finden oder so. Und zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass du auch keinen haben würdest wollen, der in deinem Alter ist, oder? Nee. Ja, das habe ich so mir schon. So einen hatte ich, ja. Also mein geschiedener Mann ist 78 jetzt. Also nee, das ist mehr. Also 20 Jährchen jünger muss das schon sein. Ne, muss nicht sein. Das hat sich halt so ergeben. Ne? Wie weit würdest du denn runtergehen? Also würdest du auch mit einem 40-Jährigen? Ich glaube nicht, so 50 so müsste er schon sein. Das ist schon das gute Alter. Ja, das ist schon das gute Alter, ja. Ja, 40 ist dann noch ein bisschen zu. Das ist dann. Das ist jung. Mein Sohn ist 45, um Gottes Willen. Das ist ein gutes Stichwort. Der Sohn, weiß der, wie vital die Mama ist? Ja, der wohnt hier mit in der Wohnung. Ehrlich? Der wohnt mit in der Wohnung? Ja, er wohnt hier bei mir mit in der Wohnung. Er hat einen Hund, oder damals hatte er ja den Hund. Da konnte er nicht in der Wohnung da wohnen, musste er raus. Sag mal, und wenn du deinen Liebesbesuch bekommst? Dann ist er ja nicht da, er geht ja arbeiten. Ach so, das ist immer so dann, wenn er arbeitet. Das kann man ja einrichten. Wäre dir das peinlich, wenn er das mitbekäme? Nein, er weiß, dass wir sprechen offen darüber. Er sagt, mir ist es lieber, wenn du einen Liebhaber hast, als wenn du jeden Tag hier einen neuen reinholst. Ist er auch so drauf wie du? Er liebt mehr die Männer. Also. Mein Sohn ist schwul und macht da auch kein Hehl draus. Und also ist da reichlich Männerbesuch bei euch in der Wohnung? Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ne? Mensch, du bist ja eine tolle Frau, Helga. Ja, ich habe ja nun schon immer mal versucht durchzukommen. Es ist bei dir ja sehr schwer. Ja, aber... Aber diesmal hat es ja geklappt. Diesmal hat es geklappt. Ich freue mich riesig. Ich höre schon wieder deine Musik. Ich freue mich auch über deine Sendung. Ich sitze jeden Abend vor der Glotze. Das freut mich. Und ärgere mich manchmal an, was da für Verrückte sind. Aber ist ja egal. Was es alles so gibt. Was das alles so gibt, ne? So, jetzt grüßt du mir die drei anderen Frauen. Ja, die agilen, ne? Die sehr herzlich. dir wünsche ich weiterhin sehr viel Spaß. Genieß dein Leben in vollen Zügen. Ja, muss ich, ne? Musst du, genau. Ne, wenn man keinen Sex hat, wird man alt. Und alt will ich ja noch nicht werden, ne? Das sehe ich ganz genauso. Darf mal verraten, ich bin vierfache Urgroßmutter. Wow. Urgroßmutter. Genau. Mann. Ja. Helga, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Ne? Tschüss. Und mach weiter so, ne? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute, für diese Woche in der Technik. Julia Jochum und ich wünsche euch jetzt auch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Radio 1 Live wieder im Fernsehen, 1 Uhr, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und jetzt eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.